von dem Volk kapituliert. Wow, ich dachte, diesen Staat, der wird schlimmer uns regiert. Hat wieder 89 von dem Volk kapituliert.